Reichsregierung wird der Entwicklung des Automobilsports die höchste irgendwie mögliche Förderung angedeihen lassen. Warum soll nun unser Volk, das in seinen Eisenbahnen, in seinen Schifffahrtslinien und seit den letzten anderthalb Jahrzehnten auch in seiner Luftpost eine außerordentliche Intensität des Verkehrs entwickelt hat, gerade mit dem Verkehrsmittel in einem entwürdigenden Rückstand bleiben, das es einst selbst erfunden hat. Unsere Ingenieure und Arbeiter können stolz sein, solche Wagen zu bauen. Möge der Deutsche stolz genug sein, sie ihre auch zu bedienen. Werden nicht zerstört, so wie die früheren in 5 oder 10 Jahren regelmäßig kaputt waren. In 10 Jahren wird schon hier in Massen der deutsche Volkswagen darüber brausen. Dazwischen aber Hunderttausende an Omnibussen, an Fahrzeugen für unsere Kraft und Freude. Ich wollte nur, alle Deutschen des Reiches könnten in diesem Augenblick hier hereinsehen, euch, meine deutschen Kameraden, ansehen. Sie würden die Überzeugung von hier fortnehmen, dass die Fügung des deutschen Volkes zu einem Körper kein Phantom ist, kein fantastisches Gerede, sondern eine Wirklichkeit, eine Realität, die ein gewaltiger Faktor sein wird für die Zukunft und das Leben des deutschen Volkes. Eine Nation wirtschaftlich zerstört, den Bauernstand ruiniert, den Mittelstand verelendet, die Finanzen im Reich, in den Ländern, in den Kommunen zerrüttet, alles bankrott und 7 Millionen Arbeitslose. Sie können sich binden, wie sie sich binden wollen. Dafür sind sie verantwortlich. Deutsche Jugend, alljährlich begrüße ich mit euch anlässlich des Reichsparteitages die Millionenmasse aller unserer deutschen Jungen und Mädchen im ganzen Reich. Zeiten kommen und vergehen. Generationen wachsen oft heran, ohne dass es ihnen vergönnt ist, wirklich ein großes Schicksal zu erleben oder gar mitzugestalten. Mein Führer, ich melde Ihnen 5.000 BDM-Mädel und 52.800 Hitlerjungen zum Appell angetreten. Für alle meine Jungen. Thank you.

als Parteigenosse im Dienste der Gemeinschaft des deutschen Volkes. Gewissenhaft und opferbereit meine Pflicht erfüllen. Gewissenhaft und opferbereit meine Pflicht erfüllen. Für die Größe und Ehre der deutschen Nation. Für die Größe und Ehre der deutschen Nation. So wahr mir Gott helfe. So wahr mir Gott helfe. 1 Million Parteigenossen! Chaos heraufzubeschwören. Das Gespenst eines Bürgerkriegs drohte. Im Augenblick furchtbarster Not stand das deutsche Volk Österreichs auf wie ein Mann und jagte seine Verräter und Unterdrücker zum Teufel. In beispielloser Disziplin marschierten die Nationalsozialisten. Die Beamtenschaft, die zum letzten Mal widerwillig einem verhassten System Gefolgschaft leisten musste, stellte seit Inkbach, wurde vom Bundespräsidenten Miklas mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Eine dichte Menschenmenge umlagert den Ballhausplatz in Wien. Wenige Kilometer weiter ist die Grenze erreicht. Der Schlagbaum, der bisher die unnatürliche Grenze zwischen zwei deutschen Völkern bildete, wird beseitigt. Überall stürmischer Jubel, der die deutschen Truppen nicht als Eroberer, sondern als Beschützer begrüßt. Erwartet den Führer! Ein Volk, ein Volk, ein Führer! Ein Volk, ein Volk, ein Führer! Ein Volk, ein Volk, ein Führer! Thank you.